Aussprache, Übung 1. Neue Energie, Ihr Naturstromanbieter. Guten Tag, Sie sprechen mit Frau Holzer. Guten Tag, Frau Holzer. Mein Name ist David Meister. Ich möchte mich nach einem Praktikumsplatz bei Ihnen erkundigen. Schön, dass Sie sich für unsere Firma interessieren. Was soll es denn für ein Praktikum sein? Ich studiere Elektrotechnik. Dafür möchte ich ein zweimonatiges Betriebspraktikum machen. Ah, gut. Solche Betriebspraktika bieten wir immer wieder an. Und wie kann ich mich am besten bewerben? Da wenden Sie sich am besten an Herrn Jobst aus der Personalabteilung. Ja, gerne. Könnten Sie mich bitte verbinden? Er ist leider momentan im Urlaub. Deshalb würde ich Sie bitten, dass Sie sich per Mail mit ihm in Verbindung setzen. Natürlich, kein Problem. Seine Adresse lautet jobst@neue-energie.com. Entschuldigung, Jobst mit B oder mit P? Mit B. jobst@neue-energie.com. Jetzt habe ich's. Danke. Vereinbaren Sie doch einfach einen Telefontermin mit ihm. Ja, das mache ich. Wäre es gut, wenn ich ihm auch gleich meine Bewerbung sende? Sie können Ihre Unterlagen gerne schon zusammenstellen. Was Sie brauchen, steht auf unserer Homepage. Aber zuerst sollten Sie mit Herrn Jobst sprechen. Danke. Dann können Sie in der Bewerbung auch Bezug auf das Telefonat nehmen. Vielen Dank für den Tipp. So werde ich es machen. Herr Jobst ist ab Montag dann wieder da. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Herzlichen Dank, Frau Holzer. Sie haben mir sehr geholfen. Gerne. Auf Wiederhören.